Kapitel 21. René Benko, der Familienunternehmer, was von den gehorteten Schätzen noch da sein könnte. Wenn René Benko sonntags morgens beim Frühstück sitzt, das Telefon klingelt und am anderen Ende ein Geschäftspartner oder Politiker wichtige Informationen mit ihm austauschen möchte, dann nimmt er selbstverständlich ab. Egal, ob seine Kinder gerade laut lachen, die Musik aufdrehen oder wild herumtoben, er schickt sie nicht weg. Er könne sich an Telefonate erinnern, da war Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet, CDU, in der Leitung und im Hintergrund schrien die Kinder beim Frühstück, erzählte ein alter Freund der Familie. Da habe René nichts gekannt. Andere Gesprächspartner wissen noch, dass Benko am Sonntag vom Spielplatz aus mit ihnen telefonierte. Benko liebt seine Kinder, ein großmütiger Vater, der von seiner Siegner stolz immer wieder als Familienunternehmen der ersten Generation spricht. Die Firma ist seine Familie, die Familie seine Firma. Und die unscharfe Trennung juristisch womöglich ein Problem, das noch viele Anwälte beschäftigen wird. Denn die Vermengung von Privatem und Geschäftlichem half dem Ex-Milliardär dabei, Millionenbeträge aus dem Siegner-Konstrukt in die Kassen der Familienmitglieder zu überführen. Es gilt freilich die Unschuldsvermutung. Benkos wichtigste Helfer und Helfershelfer sind dabei oft deckungsgleich. Der vielleicht engste Sparringpartner ist Finanzchef Manuel Pirold, der jahrelang als Vorstand in den Immobiliengesellschaften agiert. Gleichzeitig ist er bis Frühjahr 2024 Vorstand der Laura Privatstiftung. Mal arbeitet er also für die Firma, mal für die Familie, mal steht er bei Geschäften auf beiden Seiten. Erst mit seinem Ausscheiden aus der Stiftung räumt er mögliche Interessenkonflikte ein. Welche Bedeutung Benkos Blutsverwandte für diesen haben, lassen schon die Namen von Benkos Stiftungen, Gesellschaften und Firmen erahnen. Diese haben zwar ihren Sitz in verschiedenen Ländern, gerne in intransparenten Steueroasen wie Liechtenstein und Luxemburg, wo sie teils als Briefkastenfirmen firmieren. Aber egal, wo sie angesiedelt sind, tragen sie die Namensinitialen, den Vornamen oder Bestandteile der Namen von Tochter, Mutter oder Ehefrau. Seiner Mutter Ingeborg, einer verrenteten Erzieherin, widmete Benko namentlich die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein. Entweder stiftet er mit ihr gemeinsam oder setzt sie als Begünstigte ein, so spielt sie auch in der Laura Privatstiftung eine Rolle. Namensgeber hier ist die mittlerweile erwachsene Tochter Laura aus erster Ehe. Rückwärts gelesen ist Laura auch Namensgeberin der Arual-Stiftung, ebenso im Steuerparadies Vaduz angesiedelt. Lange arbeitete die Arual-Stiftung, gegründet schon Ende 2008, komplett im Verborgenen. Im Firmenregister nicht einmal auffindbar, enttarnt sie das Magazin News aus Österreich mit Hilfe eines geheimen Gutachtens von Benkos Steuerberatungsfirma TPA. Darin heißt es, die wirtschaftliche Stifterin ist laut den Unterlagen die Laura Privatstiftung. Diese ist auch die alleinige Begünstigte. Für den Fall, dass die Laura Stiftung Konkurs anmelden müsste, würden natürliche Personen in den Genuss der Ausschüttungen kommen. Die Arual-Stiftung, so berichtet es die österreichische Kronenzeitung, soll immer wieder Goldbestände aufgebaut haben, um damit neue Käufe durchzuziehen. 2021 soll sie über Goldbarren im Wert von 7,8 Millionen Euro verfügt haben. Auch seine zweite Frau Natalie hat Benko versorgt. Das Handelsregister führt sie gleich in mehreren Firmen als Direktorin oder Geschäftsführerin, etwa in der NB Luxury Assets SL oder der NB Immo auf Ibiza, wo die Familie viele Tage im Jahr in den eigenen Häusern verbringt. Rechtlich sind Stiftungen selbstständig. Das Stiftungsvermögen gehört allein ihnen. Mitglieder der Stifterfamilie können sich aber Zuwendungen aus laufenden Erträgen des Stiftungsvermögens zukommen lassen. Wer ist diese Patchwork-Familie, die René Benko umgibt, die stark von seinem mit der Siegner erwirtschafteten zwischenzeitlichen Reichtum profitiert hat? René Benkos Familienunternehmen ist stark matriarchalisch geprägt, was angesichts der fast durchweg von Männern und einem rauen Umgangston geprägten Siegner erst einmal überrascht. Seine Mutter genießt René Benkos volles Vertrauen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn beschreiben der Familie Nahestehende als liebevoll, die Eltern als wirklich bodenständige, nette Leute. Im unübersichtlichen Stiftungs- und Firmengeflecht taucht Benkos Vater nur ganz am Rande auf –